verstünde nicht, dass du will lachte und der habene Person in Traurigkeit mit einem anderen Maß gemessen werden muss als der gemeinen Stäblichen. Jedoch sind wir die Frauen guter Gruß und schlägt ihn nicht in jeder Brust. Ein unbegreiflich, ein unbegreiflich Wind. Von unserer Schwachheit sprechen sie uns selber angeschehen. Ist es nicht schmerzlich süß? Zuckt uns nicht der Sinn danach? Sie wollen mich nicht hören. Schön und stolz und regungslos, als wären sie die Statuen auf ihrer eigenen Gruft. Diesen Fels und diese Wellen haben. Prinzessin, hören Sie mich an, nicht Sie allein. Wir wachen, was Ihr Herz erstarrt. Wer ist die Frau? Es nicht aufgeritten hinten. Thank you.